1. Nachdem Jesus seine Anweisungen und die Zwölfjünger beendet hat, zog weiter, in den Städten der Region zu lehren und die Botschaft zu verkünden. 2. Als Johannes der Täufer im Gefängnis von den Taten des Christus hort, sandte seine Jünger zu Jesus, in zu fragen, 3. Bist du derjenige, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? 4. Jesus erwidert ihnen, getten berichtet Johannes, was hort und seit 5. Blind können wieder sehen, lahme gehen, aussätzig werden geheilt, taub hören, tot werden auferweckt, und den Armen were die gute Nachricht verkündet 6. Glücklich ist derjenige, der sich nichten mehr stört oder Anstoß nimmt 7. Als Johannes Jünger gegangen waren, begann Jesus zu den Menschenmengen über Johannes zu sprechen, was seid den in die Wüste hinausgegangen zu sehen. Ein Schilfrohr, das vom Wind hinfühnt herge wet word, 8. Oder seid hinausgegangen einen Mann in feine Kleidung zu sehen? Diogenigen, die feine Kleidung tragen, findet man in den Palasten der Könige, 9. Wo zu seid dann wirklich hinausgegangen? Einen Propheten zu sehen, 10. J.A.I.C.H. Versichere Juk, ist sogar mehr als ein Prophet, 11. Ist derjenige, über den geschrieben steht, C.I.C.H. sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten word, 12. Warlick, I.C.H. Sejuk, unter allen Menschen, die geboren werden, ist niemand größer als Johannes der Taufer, doch der Kleinste im Himmelreich ist größer als a 13. Sie den Tagen Johannes des Taufers bis hüt word das Himmelreich mit Nachdruck verkündet, und diegenigen, die es ergreifen wollen, tun dies mit Entschlossenheit 14. Den Propheten und das Gesetz haben bis zu Johannes geweissagt 15. Und wenn es nehmen wollt, ist Elia, der kommen sollte 16. Wer Oren hat, der Hor, 17. Wem soll ich aber dies Generation vergleichen? Es gleicht Kindern, die auf dem Marktplatz sitzen und ihren Spielkameraden zu rufen, wo haben Juk float gespielt, und hat nicht getant, wo haben Klagelieder gesungen, und hat nicht getraut 18. Denn Johannes kam, assen trank nicht, und die sagten sie, hat einen Dämon 19. Der Menschensen kam, assen trank, und die sagen sie, seit ein Fresser und Weinsaufer, ein Freund von Solnen und Sunden, doch die Weisheit erweist sich durch ihr Taten als gerechtfertigt 20. Danach begann Jesus, die Stadt zu tadeln, in denen die Meisen seine Wunder vollbracht hat, weil sie kein ruhiges Zeit hatten. 21. We he dir, Chorazin. We he dir, Bethsaida. Den waren die Wunder, die bei Juk geschehen sind, in Tyrus und Sidon vollbracht werden, so hatten sie langst in Sack und Osher Bussigetten, 22. Doch ich sei Juk, Tyrus und Sidon word sm gerichtstag otriglitcher ergehen als Juk, 23. Und du, Capernaum, bist du nicht bis zum Himmel erhot werden? Du wirst bis in die Holly hinabgestossen werden. Den waren die Wunder, die bei dir geschehen sind, in Sodom vollbracht werden, so word es noch hüt bestehen, 24. Doch ich sei Juk, dem Land Sodom word es gerichtstag otriglitcher ergehen als dir 25. Zu jener Zeit begann Jesus zu sprechen, ich dank dir, Vater, Herr des Himmels und der Oder, dass du dies dinge verweisen und klugen verborgen und sie stat dessen den unmundigen offenbartest, 26. J.A., Vater, den so war es den Waldfolger will, 27. Als ist mir von meinem Vater übergeben worden, und niemand kennt den Sohn außer dem Vater, noch kennt jemand den Vater außer dem Sohn und demjenigen, dem der Sohn in Offenbaren will, 28. Kommt her zu mir, al, die musseligen Beladen side, und ich word juk erquickung schenken, 29. Nehmt mein Jock auf juk und lernt von mir, den ich bin sanftmütig und demütig von hazen, dann word it a ruhe für your seal finden 30. Den mein Jock ist angenehm und mein last ist liked.